Abschnitt 2 aus David Copperfield, Band 10 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 59. Kapitel: Die Rückkehr. Ich stieg in London an einem winterähnlichen Herbstabend ans Land. Es regnete und war finster, und ich sah in einer Minute mehr Nebel und Schmutz, als ich in einem Jahre gesehen. Ich musste vom Zollhause bis zum Monument gehen, ehe ich einen Mietwagen fand. Und obgleich mich die Häuser, die auf die überlaufenden Straßenrinnen herabblickten, wie alte Freunde ansahen, musste ich doch zugeben, dass es sehr schmutzig aussehende Freunde waren. Ich habe oft bemerkt, ich glaube, jeder hat es getan, dass das Verlassen eines lang bewohnten Wohnorts ein Signal zu großen Veränderungen desselben gibt. Als ich aus dem Wagenfenster heraussah und bemerkte, dass ein altes Haus in Fish Street Hill, das ein Jahrhundert lang unberührt vom Anstreicher, Zimmermann oder Maurer dagestanden, während meiner Abwesenheit eingerissen war, und dass eine Straße von althergebrachter Unreinlichkeit und Enge jetzt mit Schleusen versehen und breiter gemacht war, erwartete ich fast, die St. Paul's Kirche älter zu finden. Auf einige Veränderungen in den Verhältnissen meiner Freunde war ich gefasst. Meine Tante war längst wieder nach Dover gezogen, und Traddles hatte schon in der ersten Sessionszeit nach meiner Abreise einige Praxis als Advokat erlangt. Er hatte jetzt seine Expedition in Gray's Inn und hatte mir in seinen letzten Briefen geschrieben, dass er nicht ohne Hoffnung sei, bald mit dem geliebtesten Mädchen von der Welt verbunden zu werden. Sie erwarteten mich noch vor Weihnachten, aber ahnten nicht, dass ich so bald zurückkehren würde. Ich hatte ihnen absichtlich nichts davon geschrieben, weil ich mir das Vergnügen machen wollte, sie zu überraschen. Und dennoch war ich töricht genug, mich getäuscht und verstimmt zu fühlen, dass ich keinen Willkommen fand und allein und schweigsam durch die nebligten Straßen fahren musste. Aber die alten bekannten Läden mit ihrem heiteren Lichterglanz frischten mich wieder etwas auf, und als ich vor dem Kaffeehaus in Gray's Inn ausstieg, war ich nicht mehr verstimmt. Das Haus erinnerte mich zuerst an die so ganz verschiedene Zeit, wo ich im Goldenen Kreuz abgestiegen war, und an die Veränderungen, die sich seit der Zeit ereignet hatten, aber das war natürlich. »Wissen Sie, wo Mr. Traddles wohnt?« frug ich den Kellner, als ich mich an dem Kamin des Empfangszimmers wärmte. »Holborn Court Nummer 2. Mr. Traddles' Hof ist unter den Advokaten im Wachsen, glaube ich«, sagte ich. »Das ist wohl möglich, Sir«, entgegnete der Kellner, »und ich selber weiß nichts davon.« Dieser Kellner, ein hagerer Mann in mittleren Jahren, sah sich nach der Unterredung nach einem Kellner von mehr Autorität um, einem starken Mann von wichtigem Aussehen mit einem Doppelkinn und schwarzen kurzen Hosen und Strümpfen, der aus einer am hintern Ende des Zimmers befindlichen Loge von der Größe des Kirchstuhls eines Kirchenältesten hervortrat, wo er einer Geldkasse, einem Adresskalender, einem Advokatenverzeichnis und anderen Büchern und Papieren Gesellschaft geleistet hatte. »Mr. Traddles«, sagte der hagere Kellner, »Nummer 2 im Hofe.« Der Kellner von wichtigem Aufsehen winkte ihn weg und wandte sich voll Würde an mich. »Ich frug«, sagte ich, »ob Mr. Traddles in Nummer 2 im Hofe ein Mann ist, dessen Ansehen bei den Advokaten im Wachsen ist.« »Habe nie seinen Namen gehört«, sagte der Kellner mit einer vollen, etwas heisern Stimme. Ich fühlte mich für Traddles ordentlich bescheiden. »Es ist wohl noch ein junger Mann«, sagte der Kellner und musterte mich mit strengen Augen. »Wie lange hat er die Advokatur?« »Nicht über 3 Jahre«, sagte ich. Der Kellner, der in seinem Kirchenstuhl wahrscheinlich 40 Jahre gewohnt hatte, konnte einen so unbedeutenden Gegenstand nicht weiter verfolgen. Er frug mich, was ich zum Mittag essen wolle. Ich fühlte, dass ich wieder in England war und war wegen Traddles wirklich ganz niedergedrückt. Er schien auch gar keine Hoffnung zu haben. Bescheiden bestellte ich Fisch und dann Beefsteak und stand vor dem Feuer in Gedanken mit meines Freundes bescheidener Stellung beschäftigt. Als ich den Oberkellner mit meinen Blicken verfolgte, konnte ich mich nicht des Gedankens enthalten, dass der Garten, in dem er allmählich zu dieser Blume herangewachsen war, ein schwieriger Boden für junge Pflanzen sei. Der ganze Ort hatte ein so verjährtes, steifleinendes, herkömmliches, feierliches, ältliches Aussehen. Ich sah mich im Zimmer um, dessen Fußboden mit Sand bestreut war, wahrscheinlich noch ganz genauso wie damals, wo der Oberkellner ein Knabe gewesen war, wenn er jemals ein Knabe gewesen, was unwahrscheinlich erschien. Ich besah die glänzenden Tische, wo ich mich in ungetrübten, tiefen alten Mahagonis wiedergespiegelt sah und die Lampen tadellos in ihrer Reinlichkeit und die gemütlichen grünen Vorhänge mit ihren schimmernden Messingstäben, welche die Loge umrahmten, und die zwei wohlgenährten, hellbrennenden Kohlenfeuer und die Reihen von Weinkaraffen, die sich aufblähten, wie erfüllt von dem Bewusstsein ganzer Ochshofte feinsten alten Portweins im Keller. Und sowohl England wie das Jus erschien mir sehr schwer durch Sturm zu nehmen. Ich ging in mein Schlafzimmer hinauf, um meine nassen Kleider zu wechseln, und die große Ausdehnung des alten, mit Eichengetäfel versehenen Zimmers, ich erinnere mich noch, es befand sich gerade über dem Eingangstore, und die gesetzte Unermesslichkeit des Himmelbetts und der unzerstörbare Ernst der Kommode schienen sich alle zu einem finstern Niederblicken auf die Zukunft Traddles oder jedes anderen ebenso verwegenen Jünglings zu vereinigen. Ich kam wieder hinunter ins Zimmer zum Essen, und selbst die langsame Behäbigkeit des Mahles und das gesetzte Schweigen des Ortes, in dem sich wenig Gäste befanden, da die langen Ferien noch nicht vorbei waren, bildeten einen beredten Kommentar zu Traddles Verwegenheit und seinen geringen Hoffnungen, sich in den nächsten 20 Jahren einen Erwerb zu sichern. Seit ich aus dem Lande fort war, hatte ich nichts dergleichen gesehen, und der Anblick vernichtete vollständig meine Hoffnungen für meinen Freund. Der Oberkellner hatte genug von mir gehört. Er kam mir nicht mehr zu nahe, sondern widmete sich ganz einem alten Herrn in langen Gamaschen, für den eine ganz besondere Flasche Port freiwillig aus dem Keller heraufgekommen zu sein schien, denn er bestellte sie nicht. Der zweite Kellner erzählte mir flüsternd, dass dieser alte Herr ein in der Nähe wohnender Advokat sei, der sich zur Ruhe gesetzt habe. Er sei steinreich und werde wahrscheinlich sein Vermögen der Tochter seiner Wäscherin hinterlassen. Auch gehe das Gerücht, dass er sein ganzes silbernes Service ganz blind geworden vom langen Liegen in einem Schranke habe, obgleich sterbliche Augen nie mehr als einen silbernen Löffel und eine silberne Gabel in seiner Wohnung gesehen hätten. Jetzt gab ich Traddles ganz für verloren und war innerlich überzeugt, dass für ihn keine Hoffnung mehr übrig war. Da ich jedoch meinen lieben alten Freund gar zu gern sehen wollte, fertigte ich mein Mittagessen in einer Weise ab, die nicht geeignet war, mich in der Achtung des Oberkellners zu heben, und eilte zu einer Hintertür hinaus. Nummer 2 im Hofe war bald erreicht. Und da mich ein Schild an der Tür benachrichtigte, dass Mr. Traddles Expedition im obersten Stock sei, stieg ich die Treppe hinauf. Es war eine alte, gebrechliche Treppe, auf jedem Absatz schwach erleuchtet von einem kleinen, dickköpfigen Docht, der in einem kleinen Kerker von schmutzigem Glas hinstarb. Während meines Hinaufstolperns glaubte ich, ein angenehmes Lachen zu hören. Es war nicht das Lachen eines Notars oder eines Advokatenschreibers, sondern das Lachen von 2 oder 3 lustigen Mädchen. Da ich jedoch, als ich stillstand, um zu lauschen, zufällig mit dem Fuß in ein Loch kam, wo die ehrenwerte Gesellschaft von Gray's Inn ein schadhaftes Brett nicht ausgebessert hatte, fiel ich mit einigem Lärm hin, und als ich aufstand, war alles still. Ich tappte vorsichtig weiter, und mein Herz klopfte laut, als die Saaltür mit einem Schilde mit Mr. Traddles Namen offen stand. Ich klopfte. Man hörte drin das Geräusch von Tritten, aber weiter nichts. Ich klopfte daher noch einmal. Ein kleiner Bursche mit pfiffigem Gesicht, halb Laufbursche und halb Schreiber, der sehr außer Atem war, aber mich ansah, als forderte er mich auf, es ihm rechtskräftig zu beweisen, trat heraus. »Ist Mr. Traddles zu sprechen?« frug ich. »Ja, Sir, aber er ist beschäftigt.« Nachdem er mich eine Weile betrachtet hatte, entschloss sich der Bursche mit dem pfiffigen Gesicht, mich einzulassen, machte die Tür zu diesem Zwecke weiter auf und ließ mich erst in ein kleines Kämmerchen von einem Vorsaal und dann in ein kleines Wohnzimmer treten, wo ich meinen alten Freund, ebenfalls außer Atem, an einem Tische über Papiere gebeugt sitzen sah. »Guter Gott«, rief Traddles, als er aufblickte, »Copperfield«, und stürzte mir in die Arme, wo ich ihn fest umschlungen hielt. »Befindet sich alles wohl, lieber Traddles?« »Alles wohl, mein lieber, lieber Copperfield, und nichts als gute Nachrichten.« Wir beide weinten vor Freude. »Lieber Kerl«, sagte Traddles und fuhr sich in seiner Aufregung in den Haaren herum, was eigentlich höchst unnötig war, »liebster Copperfield, mein lang verlorener und höchst willkommener Freund, wie froh bin ich, dich zu sehen! Wie braun du bist, wie froh ich bin bei meinem Leben und bei meiner Ehre! Ich habe mich noch nie so gefreut, mein lieber Copperfield, niemals!« Ich war ebenfalls außerstande, meinem Gefühl Ausdruck zu geben. Anfangs konnte ich gar nicht sprechen. »Bester Freund«, sagte Traddles, »und so berühmt geworden, mein herrlicher Copperfield, guter Gott, wann bist du gekommen, woher bist du gekommen, was hast du getrieben?« Ohne auf eine Antwort zu warten, schürte Traddles, der mich in einen Lehnstuhl neben dem Kamin gedrückt hatte, die ganze Zeit über mit einer Hand das Feuer und zog mit der anderen an meinem Halstuch, beherrscht von einer abenteuerlichen Täuschung, dass es ein Überrock sei. Ohne das Schüreisen hinzulegen, umarmte er mich wieder, und ich umarmte ihn, und wir beide lachend und uns die Augen trocknen, setzten uns wieder hin und schüttelten uns noch immer die Hände. »Mein Gott«, sagte Traddles, »dass du so bald nach Hause kommen solltest, lieber alter Freund, und nicht einmal bei der Feierlichkeit warst.« »Bei welcher Feierlichkeit, lieber Traddles?« »Du lieber Gott«, rief Traddles und sperrte in seiner alten Weise die Augen auf, »hast du meinen letzten Brief nicht erhalten?« »Gewiss nicht, wenn darin von einer Feierlichkeit die Rede war.« »Lieber Copperfield«, sagte Traddles und strich sich das Haar mit beiden Händen gerade in die Höhe und legte dann seine Hand auf meine Knie. »Ich bin verheiratet.« »Verheiratet«, rief ich erfreut. »Jawohl«, sagte Traddles, »getraut durch seiner Ehrwürden Horace mit Sophien. Dort unten in Devonshire. Bester Freund, sie steht dort hinter dem Fenstervorhang, sieh nur hin.« Zu meinem Erstaunen trat das beste Mädchen in diesem Augenblick lachend und errötend aus ihrem Versteck hervor. Und ein munteres, liebenswürdigeres, ehrlicheres, glücklicheres Brautgesicht, glaube ich, hat die Welt nie gesehen, und ich musste es auch auf der Stelle aussprechen. Ich küsste sie, Kraft meines Rechts als alter Bekannter, und wünschte ihr von ganzem Herzen Glück. »Mein Gott«, sagte Traddles, »welch ein freudiges Wiedersehen! Du bist so erschrecklich braun geworden, lieber Copperfield! Mein Gott, wie glücklich bin ich!« »Und ich auch«, sagte ich. »Und ich gewiss auch«, sagte die errötende und lachende Sophie. »Wir sind alle so glücklich wie nur möglich«, sagte Traddles. »Selbst die Mädchen sind glücklich. Himmel, ich habe sie ganz vergessen.« »Vergessen?« frug ich. »Die Mädchen«, sagte Traddles, »Sophiens Schwestern. Sie sind bei uns auf Besuch. Sie wollen sich ein bisschen London besehen, um die Wahrheit zu gestehen. Stolpertest du zur Treppe herauf, Copperfield?« »Jawohl«, sagte ich lachend. »Nun, also, als du die Treppe heraufstolpertest, sagte Traddles, spielte ich mit den Mädchen und noch dazu Plumpsack. Aber da sich das nicht in Westminster Hall schickt und es auch nicht recht gut für einen Advokaten passt, wenn ein Klient kommt, so sind sie ausgerissen. Und sie horchen jetzt ganz gewiss«, sagte Traddles und sah nach der Tür eines anderen Zimmers. »Tut mir leid, dass ich eine solche Störung verursacht habe«, sagte ich und lachte wieder. »Auf mein Wort«, entgegnete Traddles hocherfreut, »wenn du gesehen hättest, wie sie ausrissen und wieder zurückkamen, als du geklopft hattest, um die Kämme zu holen, die sie aus den Haaren verloren hatten und ganz verschüchtert waren, so würdest du das nicht sagen. Liebe Sophie, willst du die Mädchen holen?« Sophie trippelte fort und wir hörten gleich darauf, wie sie im Nebenzimmer mit frohem Gelächter begrüßt wurde. »Wahre Musik, lieber Copperfield, nicht wahr?« sagte Traddles. »Sehr angenehm zu hören. Es heitert ordentlich diese alten Gemächer auf. Für einen alten Junggesellen, der sein ganzes Leben lang an die Einsamkeit gewöhnt ist, ist es eine wahre Erquickung. Es ist reizend. Die armen Mädchen, sie haben viel verloren an Sophien, die, ich versichere es dir, Copperfield, das beste Mädchen ist und immer war. Und es tut mir über alle Maßen wohl, dass sie in so heiterer Stimmung ist. Damengesellschaft ist eine sehr angenehme Sache, Copperfield. Es schickt sich eigentlich nicht in einer Advokatenexpedition, aber es ist sehr angenehm.« Da ich bemerkte, dass seine Stimme etwas unsicher wurde und ich wohl begriff, dass sein vortreffliches Herz fürchtete, er hätte mir durch die letzten Worte einigen Schmerz verursachen können, so drückte ich meine Zustimmung mit einer Lebhaftigkeit aus, die ihn offenbar tröstete und freute. »Aber unsere ganze häusliche Einrichtung«, sagte Traddles, »ist, die Wahrheit zu gestehen, ganz und gar unschicklich für eine Advokatenexpedition, lieber Copperfield. Selbst dass Sophie hier ist, schickt sich nicht für eine Advokatenexpedition. Und wir haben keine andere Wohnung. Wir haben uns in einer Nussschale auf das Meer gewagt, aber wir sind auf alles gefasst. Und Sophie ist eine ausgezeichnete Wirtschafterin. Du würdest dich wundern zu sehen, wie sie die Mädchen untergebracht hat. Ich weiß es wahrhaftig selber kaum, wie es geschehen konnte.« »Sind viele von den jungen Damen bei dir zu Besuch?« frug ich. »Die älteste ist hier die Schönheit«, sagte Traddles in leisem, vertraulichem Tone, »Caroline. Und Sarah ist hier die, von der ich dir sagte, dass sie manchmal etwas mit dem Rückgrat hat. Viel, viel besser geworden. Und die zwei Jüngsten, die Sophie erzogen hat, sind hier und Luise ist da.« »Wirklich?« rief ich. »Ja«, sagte Traddles, »nun besteht die ganze Wohnung nur aus drei Zimmern, aber Sophie hat alles auf das Wunderbarste eingerichtet und die Mädchen sind für die Nacht ganz vortrefflich untergebracht.« »Drei schlafen in diesem Zimmer«, sagte Traddles und wies mit dem Finger auf die Tür, »zwei in jenem.« Ich konnte nicht umhin, mich nach dem Platze umzusehen, der für Mrs. und Mr. Traddles übrig blieb. Traddles verstand mich. »Nun, wir sind auf alles gefasst, wie ich vorhin sagte«, sprach Traddles, »und wir versuchten es vorige Woche mit einem Bett auf dem Fußboden hier. Aber oben unter dem Dach ist ein Zimmerchen, ein ganz hübsches Zimmerchen, wenn man erst oben ist, das Sophie, um mich zu überraschen, selbst tapeziert hat. Und das ist jetzt unser Schlafzimmer. Es ist ein ganz herrliches Zimmerchen. Man hat sogar eine Aussicht aus dem Fenster.« »Und du bist endlich glücklich verheiratet, lieber Traddles«, sagte ich, »wie mich das freut.« »Ich danke dir, lieber Copperfield«, sagte Traddles, als wir uns von Neuem die Hände schüttelten. »Ja, ich bin so glücklich, wie es nur möglich ist.« »Da ist dein alter Freund«, sagte Traddles und wies mit dem Kopf frohlockend auf den Blumentopf mit dem Untergestelle, »und da ist der Tisch mit der Marmorplatte. Die übrigen Möbel sind einfach und bequem, wie du siehst, und von Silber, du mein Himmel, haben wir auch nicht einen Teelöffel. Alles muss erst verdient werden, sagte ich heiter. Sehr wahr, entgegnete Traddles, alles muss erst verdient werden. Natürlich haben wir so etwas wie Teelöffel, weil wir unseren Tee umrühren, aber sie sind von Argentan. Das Silber wird umso glänzender aussehen, wenn es kommt, sagte ich. Genau das sagen wir auch, rief Traddles. Du musst wissen, lieber Copperfield, fing er wieder in leisem, vertraulichen Tone an, nachdem ich in Sachen Caius contra Wickzell gesprochen, wodurch ich bei meinen Kollegen viel Ehre einlegte, reiste ich nach Devonshire und hatte dort mit seiner Ehrwürden eine ernste Privatunterredung. Ich zeigte ihm, dass Sophie, sie ist das allerbeste Mädchen von der Welt, versichere ich dir, Copperfield, davon bin ich überzeugt, sagte ich. Du kannst es mir glauben, beteuerte Traddles, aber ich fürchte, ich schweife ab. War ich nicht bei seiner Ehrwürden? Du sagtest, du hättest ihm gezeigt... Richtig, ich zeigte ihm, dass Sophie und ich schon seit langem verlobt seien und dass Sophie mit der Erlaubnis ihrer Eltern willens sei, mich zu nehmen. Natürlich, sagte Traddles mit seinem alten offenen Lächeln, auf unseren Argentan-Standpunkt. Dann schlug ich seiner Ehrwürden, er ist ein vortrefflicher geistlicher Copperfield und verdiente Bischof zu sein oder wenigstens so viel zu seinem Lebensunterhalt zu haben, dass er auskommen könnte vor, wenn ich in einem Jahr mehr 250 Pfund verdiente und ziemlich sichere Aussicht hätte, dasselbe Geld oder etwas mehr nächstes Jahr zu verdienen und eine kleine Wohnung wie diese hier einfach ausmöblieren könnte, wollte ich Sophien heiraten. Ich nahm mir die Freiheit, ihn vorzustellen, dass wir nun viele Jahre schon Geduld gehabt und dass Sophiens außerordentliche Nützlichkeit im elterlichen Hause bei ihren Eltern kein Grund sein durfte, sie vom Heiraten abzuhalten. Meinst du nicht auch? Gewiss nicht, sagte ich. Es freut mich, dass du der Meinung bist, Copperfield, entgegnete Traddles, weil ich, ohne seiner Ehrwürden etwas nachsagen zu wollen, der Meinung bin, dass Eltern, Brüder etc. in solchen Sachen manchmal ziemlich egoistisch sind. Nun weiter. Ich zeigte ihm ferner, dass mein ernstlicher Wunsch sei, der Familie nützlich zu sein und dass, wenn ich mein Fortkommen fände und ihm etwas passieren sollte, ich meine seiner Ehrwürden, ich verstehe, sagte ich, oder Mrs. Crewler, so würde es mir zur größten Freude gereichen, wenn ich den Mädchen ein Vater sein könnte. Er gab mir die vortrefflichste Antwort, die außerordentlich schmeichelhaft für mich war, und versprach mir die Einwilligung der Mrs. Crewler zu erlangen. Mit der hatten sie eine schreckliche Zeit. Es stieg ihr von den Beinen in die Brust und dann in den Kopf. »Was stieg denn?« frug ich. »Ihr Schmerz«, gab Traddles mit einem ernsten Blick zur Antwort, »ihre Gefühle im Allgemeinen. Wie ich bei einer früheren Gelegenheit erwähnte, ist sie eine sehr ausgezeichnete Frau, aber hat den Gebrauch ihrer Gliedmaßen verloren. Was sie aufregt, setzt sie meistens in ihre Beine, aber bei dieser Gelegenheit stieg es in die Brust und dann in den Kopf. Mit einem Worte durchdrang ihre ganze Konstitution auf die beunruhigendste Weise. Doch schleppten sie sie durch unermüdliche und liebreiche Pflege, und gestern vor 6 Wochen wurden wir getraut. Du kannst dir keinen Begriff machen, Copperfield, für was für ein Ungeheuer ich mir vorkam, als ich die ganze Familie in allen Richtungen weinen und in Ohnmacht fallen sah. Mrs. Crewler konnte mich nicht sehen vor meiner Abreise, konnte mir damals nicht den Verlust ihres Kindes vergeben, aber sie hat ein gutes Herz und hat es seitdem getan. Ich erhielt heute Morgen noch einen prächtigen Brief von ihr. Und mit einem Wort, lieber Freund, sagte ich, bist du so glücklich, als du nur verdienst? Oh, das ist deine Parteilichkeit, lachte Traddles. Aber ich gestehe es ein, ich bin ein ganz beneidenswerter Mensch. Ich arbeite angestrengt und studiere unermüdlich. Ich stehe um 5 Uhr jeden Morgen auf und es fällt mir nicht beschwerlich. Den Tag über verstecke ich die Mädchen und abends spielen wir miteinander. und ich versichere dir, es tut mir ordentlich leid, dass sie Dienstag, wo der Michaelistermin beginnt, wieder abreisen. Aber da sind die Mädchen!« Und jetzt seine vertrauliche Mitteilung abbrechend, sprach er laut: »Mr. Copperfield, Miss Crewler, Miss Sarah, Louise, Margarete und Lucy.« Sie sahen so frisch und gesund aus wie ein Rosenstrauß. Sie waren alle hübsch und Miss Caroline war sehr schön. Aber in Sophiens freundlichem Gesicht lag etwas so Gemütliches, Zärtliches, Häusliches, was noch viel besser war und mir die Versicherung gab, dass mein Freund gut gewählt habe. Wir nahmen alle um das Kamin Platz, während der Bursche mit dem pfiffigen Gesicht, der, wie ich nun erriet, außer Atem gekommen war, weil er die Papiere auf dem Tisch ausgelegt hatte, sie wieder wegräumte und das Teezeug brachte. Dann entfernte er sich für den Abend. Mrs. Travers, aus deren gemütlichen Augen nur Freude und stille Ruhe strahlten, bereitete den Tee und röstete dann ganz ruhig in ihrer Ecke am Feuer den Toast. Sie hatte Agnes besucht, erzählte sie mir unterdessen. Tom hatte mit ihr nach der Hochzeit einen kleinen Ausflug nach Kent gemacht und dort hatte sie auch meine Tante gesehen und meine Tante und Agnes befanden sich wohl und sie hatten von nichts gesprochen als von mir. Tom hätte mich während meiner Abwesenheit beständig im Kopfe gehabt, glaube sie. Tom war die Autorität für alles. Tom war offenbar der Abgott ihres Lebens, der sich durch nichts auf seinen Thron erschüttern ließ und den sie mit dem ganzen Glauben ihres Herzens, komme was da wolle, anhing und ihm huldigte. Die Ehrerbietigkeit, die sowohl sie wie Traddles gegen die Schönheit an den Tag legte, machte mir viel Vergnügen. Wohl nicht, weil ich sie für sehr verständig hielt, aber es kam mir erfreulich vor und schien mir wesentlich zu ihrem Charakter zu gehören. Wenn Traddles einen Augenblick die noch zu erwerbenden Teelöffel vermisste, so konnte es nur sein, dass er der Schönheit die Teetasse reichte. Wenn seine liebenswürdige Frau einem anderen gegenüber ihren eigenen Willen behaupten konnte, so geschah es gewiss nur, weil sie die Schwester der Schönheit war. Einige leise Andeutungen launischen Wesens, die ich an der Schönheit bemerkte, betrachteten Traddles und seine Gattin offenbar als ihr angeborenes Recht und eine Gabe der Natur. Wenn sie als Königin der Bienen und sie als Arbeiter Bienen geboren worden wären, so hätten sie nicht zufriedener sein können. Aber dieses Vergessen ihres eigenen Selbst freute mich. Ihr Stolz auf die Mädchen und ihr Nachgeben bei all ihren Launen war das hübscheste Zeugnis ihres eigenen Wertes, das ich mir wünschen konnte zu sehen. Wenigstens 12-mal jede Stunde wurde der gute, liebste Traddles von einer oder der anderen seiner Schwägerinnen gebeten, das herzubringen oder jenes vorzutragen oder etwas aufzuheben oder etwas hinzulegen oder etwas zu holen oder etwas zu suchen. Ebenso wenig konnte etwas ohne Sophie geschehen. Der einen fiel der Zopf herunter und bloß Sophie konnte ihn wieder aufstecken. Die eine konnte sich nicht auf eine bestimmte Melodie besinnen und nur Sophie kannte diese Melodie. Eine konnte sich nicht auf jenen Namen eines Ortes in Devonshire besinnen und nur Sophie wusste ihn. Es war etwas nach Hause zu schreiben und nur Sophie konnte es übernehmen, nächsten Morgen vor dem Frühstück zu schreiben. Eine ließ ein paar Maschen fallen und nur Sophie konnte den Fehler wieder gut machen. Sie waren vollständig Herrinnen im Hause und Sophie und Traddles warteten ihnen auf. Wie viele Kinder Sophie ihrer Zeit hätte unter ihre Obhut nehmen können, weiß ich nicht. Aber sie schien jedes Lied zu kennen, das einem Kinde in englischer Sprache vorgesungen werden kann, und sie sang sie auf Befehl dutzendweise mit der hellsten, lieblichsten Stimme von der Welt, eins nach dem anderen. Jede Schwester bestellte sich ein anderes, und die Schönheit kam meistens zuletzt, so dass ich ganz entzückt war. Das Beste von allem war, dass trotz dieser vielfältigen Forderungen alle Schwestern Sophie und Traddles sehr liebten und ihnen große Achtung bezeugten. Als ich Abschied nahm und Traddles mit fortging, um mich bis in das Kaffeehaus zu begleiten, dachte ich bei mir, nie einen solchen strupplichten Kopf und einen anderen Kopf in einem solchen Regen von Küssen gesehen zu haben. Im Ganzen war es ein Anblick, an dem ich lange Zeit, nachdem ich Traddles gute Nacht gesagt, nur mit Vergnügen denken konnte. Wenn ich 1000 Rosen in einer Expedition im obersten Stock dieses verwitterten Gray's Inn hätte blühen sehen, so hätten sie es nicht halb so heiter machen können. Der Gedanke an dieses Mädchen aus Devonshire mitten unter den trockenen Advokaten und Notaren und an den Tee und Toast und die Kinderlieder in der gestrengen Atmosphäre von Radierpulver und Pergament, rotem Band, staubigen Oblaten, Tintenfässern, Aktenpapier, Aktendekreten und Kostenrechnungen erschien mir fast so märchenhaft, als ob ich geträumt hätte, dass man die berühmte Familie des Sultans unter die Advokaten mit aufgenommen hätte und dass sie den redenden Vogel, den singenden Baum und das goldene Wasser mit nach Gray's Inn gebracht hätte. Wie es kam, weiß ich nicht, aber so war es. Nachdem ich Traddles gute Nacht gesagt und wieder ins Kaffeehaus getreten war, hatte sich mein Misstrauen in seine Zukunft außerordentlich verändert. Ich fing an zu denken, er werde schon vorwärts kommen, trotz der Prophezeiungen aller Oberkellner in England. Ich zog einen Stuhl vor das Kamin im Empfangszimmer, um ruhig über ihn nachzudenken, aber allmählich lenkte sich meine Aufmerksamkeit von der Betrachtung seines Glücks ab, und ich sah brütend in die Kohlen und fing allmählich an, wie sie zusammenbrachen und ihre Gestalt veränderten, die hauptsächlichsten Schicksalsfälle und Bekümmernisse meines Lebens zu überblicken. Ich hatte seit meiner Abreise aus England vor 3 Jahren kein Steinkohlenfeuer gesehen, obgleich ich manches Holzfeuer beobachtet hatte, wie es in grauer Asche zerfiel und sich mit dem Staubhäufchen auf dem Herde mischte, die mir in meiner Niedergeschlagenheit nicht unpassend meine gestorbenen Hoffnungen darzustellen schien. Ich konnte jetzt ernst, aber nicht mit Bitterkeit an die Vergangenheit denken und konnte der Zukunft mutig entgegensehen. Ein Familienleben im eigentlichen Sinne hatte ich nicht mehr. Derjenigen, der ich eine innigere Liebe hätte einflößen können, hatte ich gelehrt, sich als meine Schwester zu betrachten. Sie würde ihrerzeit heiraten und dann ihre Liebe andern schenken und würde dann nie wissen, welche Liebe zu ihr in meinem Herzen aufgekeimt gewesen. Es war in der Ordnung, dass ich die Strafe für meine leichtsinnige Leidenschaft trug. Was ich erntete, hatte ich gesät. Ich brütete noch darüber, als ich entdeckte, dass meine Augen auf einem Angesicht ruhten, das sich aus dem Feuer hätte erheben können, in so naher Verbindung stand es mit meinen Jugenderinnerungen. Der kleine Mr. Chillip, der Arzt, dessen geschickte Hand ich in dem allerersten Kapitel dieser Geschichte dankschuldig war, saß bei einer Zeitung in dem Schatten einer Ecke gegenüber. Er war unter dieser Zeit ziemlich alt geworden, da er aber ein sanftes, ruhiges, stilles Männchen war, so hatte der Doktor im Verhältnis wenig gealtert, und es kam mir vor, dass er jetzt gerade so aussehe, wie er ausgesehen haben mochte, als er auf meine Geburt wartend in unserem Wohnzimmer saß. Mr. Chillip war vor 6 oder 7 Jahren von Blunderstone weggezogen, und ich hatte ihn seitdem nicht wieder gesehen. Er las sehr ruhig seine Zeitung, den Kopf auf eine Seite geneigt und neben sich ein Glas Glühwein. Er war so bescheiden in seinem ganzen Wesen, dass er selbst die Zeitung um Verzeihung zu bitten schien, dass er sich die Freiheit nahm, sie zu lesen. Ich stand auf, trat vor ihn hin und sagte, »Wie geht es Ihnen, Mr. Chillip?« Er war sehr erschrocken, so unerwartet von einem Unbekannten angeredet zu werden, und antwortete in seiner langsamen Weise, »Ich danke Ihnen, Sir, Sie sind sehr gütig. Ich danke Ihnen, Sir, ich hoffe, Sie befinden sich wohl.« »Können Sie sich nicht auf mich besinnen?« sagte ich. Allerdings, entgegnete Mr. Chillip und schüttelte mit sehr bescheidenem Lächeln den Kopf, allerdings kommt es mir fast vor, als ob mir Ihr Gesicht etwas Bekanntes hätte, aber auf Ihren Namen könnte ich mich wahrhaftig nicht besinnen. Und doch wussten Sie ihn viel früher, als ich ihn wusste, gab ich zur Antwort. »Wirklich, Sir?« sagte Mr. Chillip. »Wäre es möglich, dass ich die Ehre hatte, Dienste zu leisten als...« »Ja«, sagte ich. »Mein Gott«, rief Mr. Chillip, »aber jedenfalls haben Sie sich unter der Zeit sehr verändert.« »Wahrscheinlich«, sagte ich. »Nun, so werden Sie hoffentlich entschuldigen«, bemerkte Mr. Chillip, »wenn ich Sie um Ihren Namen bitten muss.« Als ich ihm meinen Namen nannte, war er wirklich gerührt. Er schüttelte mir die Hand, was bei ihm ein leidenschaftliches Verfahren war, denn gewöhnlich ließ er nur eine kalte kleine Hand 1 oder 2 Zoll vor seiner Hüfte sehen und kam ganz außer Fassung, wenn sie jemand hart anfasste. Selbst jetzt fuhr er mit der Hand in die Rocktasche, so wie sie wieder frei war, und schien ordentlich froh zu sein, dass er sie in Sicherheit gebracht hatte. »Mein Gott«, sagte Mr. Chillip und betrachtete mich, den Kopf auf eine Seite geneigt. »Also Mr. Copperfield? Wirklich? Und ich glaube jetzt wahrhaftig, ich hätte Sie erkannt, wenn ich mir die Freiheit genommen hätte, Sie genau anzusehen. Sie sehen Ihrem seligen Vater außerordentlich ähnlich, Sir.« »Ich hatte nie das Glück, meinen Vater zu kennen«, bemerkte ich. »Sehr wahr, Sir«, sagte Mr. Chillip in besänftigendem Tone, »und es war in jeder Hinsicht sehr zu bedauern. Dort unten in der Provinz«, sagte Mr. Chillip und wiegte wieder langsam das Köpfchen, »ist uns Ihr Ruhm nicht unbekannt geblieben. Große Aufregung muss hier herrschen, Sir«, sagte Mr. Chillip und tüpfte mit dem Zeigefinger an die Stirn. »Eine anstrengende Beschäftigung, nicht wahr, Sir?« »Wo wohnen Sie jetzt?« frug ich und setzte mich neben ihn. »Ich habe mich ein paar Meilen von Bergy St. Edmunds etabliert«, sagte Mr. Chillip. »Mrs. Chillip erbte durch ihres Vaters Tod ein kleines Besitztum dort und ich kaufte mir dazu eine kleine Praxis, in der es mir recht gut geht. Meine Tochter wird jetzt ein großes Mädchen«, sagte Mr. Chillip und wiegte abermals das Köpfchen. »Ihre Mutter hat erst vorige Woche 2 Stufen aus ihren Kleidern auslassen müssen. Ja, ja, so vergeht die Zeit, Sir.« Da der kleine Doktor bei dieser Bemerkung sein jetzt leeres Glas an den Mund setzte, schlug ich ihm vor, es noch einmal füllen zu lassen und mir zu erlauben, ihm mit einem Glase Gesellschaft zu leisten. »Es ist eigentlich mehr, als ich gewohnt bin«, sagte er in seiner langsamen Weise, »aber ich kann mir nicht das Vergnügen, mich mit Ihnen zu unterhalten, versagen. Es ist, als ob es erst gestern wäre, als ich die Ehre hatte, Sie während der Masern zu behandeln. Sie machten Sie prächtig durch, Sir.« Ich sprach meine Anerkennung für dieses Kompliment aus und bestellte den Glühwein, der bald kam. »Eine ganz ungewöhnliche Ausschweifung«, sagte Mr. Chillip und rührte ihn um. »Aber ich kann bei einer so außerordentlichen Gelegenheit nicht widerstehen. Sie haben keine Familie, Sir?« Ich schüttelte den Kopf. »Ich wusste schon vor einiger Zeit, dass Sie einen Verlust erlitten haben«, sagte Mr. Chillip. »Ich erfuhr es von Ihres Stiefvaters Schwester. Ein sehr entschiedener Charakter, das, Sir.« »Nun ja«, sagte ich, »entschieden genug. Wo sind Sie mit ihr zusammengetroffen, Mr. Chillip?« »Wissen Sie nicht, dass Ihr Stiefvater wieder mein Nachbar geworden ist?« sagte Mr. Chillip mit seinem gefälligsten Lächeln. »Nein«, sagte ich. »Er ist mein Nachbar, Sir«, sagte Mr. Chillip. »Er heiratete eine junge Dame aus jener Gegend mit einem recht hübschen Vermögen, das arme Ding. Und diese Anstrengung Ihres Gehirns, ermüdet Sie das nicht?« sagte Mr. Chillip und sah mich an wie ein bewunderndes Rotkehlchen. Ich wich dieser Frage aus und fing wieder von den Murdstones an. »Ich wusste, dass er sich mit ihr verheiratet hat«, sagte ich. »Behandeln Sie die Familie?« frug ich. Nur gelegentlich, gab er zur Antwort. Starke phrenologische Entwicklung des Organs der Entschiedenheit bei Mr. Murdstone und seiner Schwester, Sir. Ich antwortete ihm mit einem so ausdrucksvollen Blick, dass Mr. Chillip dadurch und durch den Glühwein ermutigt wurde, den Kopf mehrmals zu wiegen und gedankenvoll auszurufen: »Ach, mein Gott, wir erinnern uns alter Zeiten, Mr. Copperfield!« »Und der Bruder und die Schwester verfolgen noch ihren alten Weg, nicht wahr?« sagte ich. »Sehen Sie«, entgegnete Mr. Chillip, »ein Arzt, der so viel in Familien kommt, sollte eigentlich für andere Sachen als für seine Kunst weder Augen noch Ohren haben. Aber doch muss ich sagen, Sie sind sehr streng, sowohl was dieses als was jenes Leben betrifft.« »Jenes Leben wird ohne viel Rücksicht auf Sie geregelt werden, darf man wohl sagen«, entgegnete ich. »Was machen Sie in diesem Leben?« Mr. Chillip wiegte den Kopf, rührte den Wein um und trank langsam. »Sie war ein reizendes Mädchen«, bemerkte er mit klagender Stimme. »Die jetzige Mrs. Murdstone?« »Ein reizendes Mädchen«, sagte Mr. Chillip, »so liebenswürdig, wie es nur möglich ist. Mrs. Chillip meint, ihr Selbstgefühl sei seit ihrer Heirat vollständig gebrochen worden und sie sei so gut wie trübsinnig. Und Frauen«, bemerkte Mr. Chillip schüchtern, »sind gute Beobachter, Sir.« »Ich vermute, sie sollte nach ihrem abscheulichen Vorbild geformt werden, die Arme«, sagte ich, »und das haben sie erreicht.« »Ja, im Anfang gab es heftigen Streit, das können Sie nur glauben«, sagte Mr. Chillip, »aber jetzt ist sie ein bloßer Schatten. Ich weiß nicht, ob ich es mir herausnehmen darf, Ihnen im Vertrauen zu sagen, dass seit die Schwester zu Hilfe kam, Bruder und Schwester die arme Frau fast blödsinnig gemacht haben.« Ich sagte ihm, ich könnte das leicht glauben. »Ich stehe nicht an, unter uns zu sagen«, sagte Mr. Chillip und stärkte sich mit einem neuen Schluck Glühwein, »dass ihre Mutter daran gestorben ist oder dass tyrannische Behandlung, finsteres Wesen und Quälereien Mrs. Murdstone fast blödsinnig gemacht haben. Vor der Heirat war sie ein lebhaftes, munteres Mädchen und ihre finstere Strenge hat sie zugrunde gerichtet. Sie gehen jetzt mit ihr mehr wie Wärter als wie Gatte und Schwägerin um. Das äußerte erst vorige Woche Mrs. Chillip gegen mich. Und ich versichere Ihnen, Sir, Frauen sind gute Beobachter. Mrs. Chillip selbst beobachtet sehr scharf.« »Spielt er immer noch den Frommen? Ich schäme mich fast, das Wort in dieser Verbindung zu gebrauchen«, sagte ich. »Sie erraten das Rechte«, sagte Mr. Chillip, dessen Augen von dem ungewöhnten Getränk ganz rot wurden. »Eine der eindringlichsten Bemerkungen Mrs. Chillips. Mrs. Chillip elektrisierte mich ordentlich«, fuhr er in der ruhigsten und langsamsten Weise fort, »als sie mir zeigte, dass Mr. Murdstone sich selbst als Götzen hinstellte und ihn göttliches Wesen nennt.« »Sie hätten mich mit einer Flaumfeder zu Boden strecken können, sage ich Ihnen, als Mrs. Chillip dies äußerte. Die Damen sind scharfe Beobachter, Sir.« »Intuitiv«, sagte ich zu seiner größten Freude. »Ich schätze mich glücklich, bei Ihnen die Bestätigung meiner Meinung zu finden«, sagte er. »Ich gebe Ihnen die Versicherung, ich erlaube mir nur selten, ein nicht ernstliches Urteil auszusprechen. Mr. Murdstone hält manchmal Vorträge, und man sagt, Mrs. Chillip nämlich sagt es, dass seine Lehren umso fanatischer werden, je tyrannischer er in der letzten Zeit gewesen ist.« »Ich glaube, Mrs. Chillip hat vollkommen recht«, sagte ich. »Mrs. Chillip geht sogar so weit zu behaupten«, fuhr der sanfteste aller kleinen Männer ermutigt fort, »dass das, was solche Leute fälschlich ihre Religion nennen, nur ein Ausfluss ihrer bösen Launen und ihrer Anmaßung ist. Und wissen Sie, dass ich gestehen muss, Sir«, fuhr er fort und legte sanft den Kopf auf eine Seite, dass ich im Neuen Testament keine Gründe für Mr. und Mrs. Murdstones Lehren findet.« »Ich auch nicht«, sagte ich. »Übrigens«, sagte Mr. Chillip, »kann sie kein Mensch leiden, und da sie sehr freigebig jedermann, der sie nicht leiden kann, der ewigen Verdammnis empfehlen, so haben wir wahrhaftig recht viel ewige Verdammnis in unserer Nachbarschaft. Jedoch, wie Mrs. Chillip sagt, sie erleiden eine beständige Strafe, denn sie müssen sich in sich kehren und von ihrem eigenen Herzen zehren, und ihre Herzen sind schlechte Nahrung. Aber nun wieder von Ihrem Gehirn zu sprechen, wenn Sie mir erlauben wollen, wieder darauf zurückzukommen, setzen Sie es nicht sehr anstrengender Aufregung aus, Sir? Es wurde mir bei der Aufregung von Mr. Chillips Gehirn infolge des Glühweins nicht schwer, seine Aufmerksamkeit von diesem Gegenstande auf seine eigenen Angelegenheiten zu lenken, und er wurde darüber in der nächsten halben Stunde fast geschwätzig. Unter anderem erzählte er mir, dass er sich jetzt hier befände, um als Arzt Zeugnis von einer Untersuchungskommission wegen des Gemütszustandes eines Patienten abzulegen, den übermäßiger Trunk wahnsinnig gemacht hatte. »Und ich versichere Ihnen, Sir«, sagte er, »ich bin bei solchen Gelegenheiten sehr ängstlich. Ich kann mich nicht anfahren lassen. Das nimmt mir alle Fassung. Können Sie glauben, dass Zeit dazu gehörte, ehe ich mich von dem Benehmen jener beunruhigenden Dame an dem Abend ihrer Geburt erholte, Mr. Copperfield? Ich sagte ihm, dass ich jetzt gerade zu meiner Tante, dem Drachen jener Nacht, reise und dass sie eine der vortrefflichsten und liebevollsten Frauen sei, wie er erfahren würde, wenn er sie besser kennenlernte. Die bloße Andeutung der Möglichkeit, sie jemals wiederzusehen, schien ihn in Schrecken zu setzen. Er erwiderte mit einem halb gezwungenen Lächeln, »Wirklich, Sir, in der Tat«, und bestellte fast unmittelbar darauf ein Licht und ging zu Bett, als ob er anderswo nicht ganz sicher sei. Er wankte nicht gerade von dem Glühwein, aber ich glaube, sein ruhiger, schwacher Puls muß 2 oder 3-mal mehr die Minute pulsiert haben, als er gewohnt gewesen seit der großen Nacht, wo meine Tante sich getäuscht sah und sie nach ihm mit dem Hut schlug. Sehr müde ging auch ich um Mitternacht zu Bett, brachte den nächsten Tag in der Postkutsche von Dover zu, trat frisch und gesund in die alte Wohnstube meiner Tante, als sie bei dem Tee saß, sie trug jetzt eine Brille, und wurde von ihr und Mr. Dick und der guten alten Peggotty, welche die Wirtschaft führte, mit offenen Armen und Freudentränen empfangen. Als wir erst wieder ruhig uns unterhalten konnten, machte meiner Tante die Erzählung von meinem Zusammentreffen mit Mr. Chillip und wie er immer noch so viel Angst vor ihr hatte, vielen Spaß, und sowohl sie als Peggotty hatten gar vielerlei von dem zweiten Mann meiner armen Mutter und dessen verwünschter Schwester zu erzählen. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 11. Februar 2025.